1. George D.M. Hearn zu, Albiwona der Oder, und bringt your Freud über sein Herrschaft Lautstark zum Ausdruck. 2. Dient D.M. Hearn mit or Fritchtiger Freud und erscheint vor seinem Angesicht, waren der Lieder volle Jubel anstimmt. 3. Erkenten, dass der Herr allein Gott ist, denn hat uns erschaffen und wegehoren im All sein Volk und als die Herd sein Waden. 4. Betretet sein Tor mit Dankbarkeit und sein Vorhof mit Lobgesangen, wo bei im Dankt und seinen Namen volle erfurcht preist. 5. Denn der Herr ist gutig, sein Nade blät für all uig keep bestehen und sein Trui erstreckt sich über all commenden Generationen.